Seinen Song, den haben wir geschrieben für einen sehr guten Freund. Und dieser junge Mann, der geht auf jede Demonstration, zu jeder Protestkundgebung. Und das finden wir sehr sinnvoll. Und ich denke, auch jeder trägt so ein klein bisschen von diesem jungen Herrn mit sich herum. Ich meine, ihr gerade bei euch in der Gegend, da liegt ja auch viel von diesem Atomraketenpotenzial hier so herum. Das ist ja alles sehr gefährlich. Naja, und wie gesagt, jeder trägt so ein bisschen von ihm herum. Früher hat man diesen jungen Herrn Zorro genannt oder auch der schwarze Pirat. Zeitlang hieß er auch Robin Hood. Ja. Und mit einer Zeit hat man noch Che Guevara genannt. Bei uns heißt er Carlos der Rächer.